So hello, Glory Live TV audience. So good to be back with you all and with Steve Swanson on my right. Hello. Hallelujah. Ja, hallo, liebes Glory Live TV Publikum. Schön, dass ihr wieder zuschaut und schön, dass wir unseren Gast Steve Swanson hier begrüßen dürfen. It's so wonderful, Steve. We have you almost every year. And yeah, it's been amazing. Wow. Das ist so wundervoll, Steve. Wir haben dich fast jedes Jahr hier bei uns zu Gast. And so this year we are just coming off a conference right now. Mm. Und gerade eben haben wir unsere Konferenz beendet. Worship and miracles. Lobpreis und Wunder. So how did that go for you? You were the worship part, of course. Yes. So wie hast du die Konferenz wahrgenommen? Du warst der Lobpreisleiter. Well, I think worship and miracles go hand in hand. Mm. Because worship sets an atmosphere, you know, for the miracles to happen. And that's our purpose. Mm. Also ich denke, dass Lobpreis und Wunder Hand in Hand gehen, denn diese Lobpreisatmosphäre, die bahnt den Weg für diese Wunder. Mm-hmm. Yeah, and you know, so that's, you know, that's part of us as worship leaders. That's what we do. And it for the speakers, what they flow in, you want to help foster that environment. Mm. Das ist das, was wir als Lobpreisleiter tun. Und wir unterstützen dadurch auch die Gastsprecher, um diese Atmosphäre noch weiter zu bauen. And you really did an excellent job, that's what I think at least. Oh, but I'm sure the others think the same. Und ich denke auch die anderen denken so, dass du, Steve, deinen wunderbaren Job gemacht hast. Mm. Oh, thank you. It's so amazing. Well, that's really the whole, you know, the purpose is to, as a worship leader, you're here to create an atmosphere and you know you're doing the right thing when the speaker can come and just go right away. Genau, das ist die Berufung eines Lobpreisleiters hier. Du bist hier, um eine Berufung, um eine Atmosphäre zu schaffen für mm-hmm. Wunder. Mm-hmm. Yes, and there were many miracles happening actually. That's for sure. Mm. Ja, viele Wunder sind passiert. Mm-hmm. So what would you say, you already were with us last year, just about the same time in autumn, I think a little bit earlier. Yes. So letztes Jahr im Herbst warst du auch bei uns. So what would you say, do you sense any kind of difference in the atmosphere or something that you remark that has changed somehow over Germany or here over this place? Mm-hmm. So was würdest du sagen aus deiner Wahrnehmung? Hast du irgendeine Art von Unterschied jetzt wahrnehmen können, hier auch in Deutschland? Yeah, first of all, you had a lot more people from surrounding regions. And I believe what's happening is there's a regional influence coming from Glory Life. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass da sehr viel mehr Leute aus der weiteren Umgebung hier waren. Und ich glaube, dass da regionale Einflüsse da sind. And I sensed a greater hunger in the people this year than last year. Mm-hmm. Und ich habe in den Leuten einen viel größeren Hunger wahrnehmen können, dieses Jahr als noch vor einem Jahr. Mm-hmm. It's always been amazing, you know, because mm-hmm. the people's always pressed in. But once they understood, you know, what the focus was, I believe they really pressed into that. Es war immer toll, fantastisch. Die Leute haben immer versucht, reinzupressen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Mal die Leute noch viel energischer reingepresst und reingegangen sind. Mm. And with the topic of, you know, miracles, I mean, people would come expecting. Mm. And when you get that air of expectancy, things happen. Und mit diesem Thema von Wundern, da kommen die Menschen auch mit einer großen Erwartung. Und so sind die Leute hier gewesen, mit großer Erwartung. Mm. There was really, I sensed a greater atmosphere of faith than last year. There's a higher level of faith. Mm. Zudem habe ich wahrgenommen, dass die Leute mit einer stärkeren Atmosphäre des Glaubens hier waren. Mm-hmm. Yeah, maybe that's also got to do with what's going on really around the people and around us right now in this hour. I mean, we all know about the political things that are going on, the war in the Middle East and all of that. Vielleicht hängt das auch damit zusammen mit dem, was wir gerade hier auch gerade politisch durchlaufen, was die Menschen bewegt. Mm. I've really noticed that everywhere I've gone since, you know, since the event in early October, mm-hmm. there has been a shift mm-hmm. in people's, even people's worship as they're pressing in. Mm. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Da war wie so ein Wechsel in den Gedanken der Menschen. Also seit Anfang Oktober. Seit Anfang Oktober. Yeah. Mit Israel passiert ist das. Exactly. That's the main. Yeah. When that happened, things shifted for the body of Christ. Yeah. Actually, we sensed that just from the very first Sunday after the attack of Hamas, we sensed that increased hunger and really that pull in the spirit. Tatsächlich haben wir das auch wahrgenommen, seit dem Sonntag, seit die Hamas angegriffen haben, dass so richtig der Hunger der Menschen angestiegen ist. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and I believe it's a time for the body of Christ, you know, to rise up in well, first of all, in support and intercession. That's been part of the, you feel the intercession, the groaning of the people. Ich glaube, das ist die Zeit für den Leib Christi aufzustehen, vor allem auch in Fürbitte und Unterstützung. Mm-hmm. But it's also for us to unify, a time for us to unify and become of one purpose and one heart. Mm-hmm. Und zudem glaube ich, dass es jetzt die Zeit ist, dass wir untereinander zusammenkommen in einem Geist und als ein Mann vorangehen. Yeah, and that's what we really could feel in the atmosphere very powerfully this weekend. Absolutely, yes. Yeah. Und das ist, was wir stark an diesem Wochenende in der Atmosphäre wahrnehmen konnten. Mm-hmm. That really people are coming together with, well, they really press in and they really want to go somewhere also. Mm-hmm. Dass die Leute wirklich hineingepresst sind und weiter vorwärts gehen wollten. In particular, I can't remember what session it was, you know, they all run together, but you came up and asked me, we're going to pray for Israel. Yeah. Insbesondere kann ich mich daran erinnern, dass du auf mich zukamst und mit der Bitte kamst, für Israel zu beten. Mm. And when you led the corporate, you could feel the connection of the people to the purpose, the mandate. Mm-hmm. Und als du das geleitet hast, da konnte man spüren, dass die Leute eines Geistes waren und geflossen mit einem Ziel. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that was was powerful. Mm. That was really powerful. Das war wirklich stark. Mm. Yeah, and I really think we need to go with that also in the future. We really need to stay. Keep on praying for Israel and praying for the whole situation. That's really one of the purposes that the Lord is giving the body of Christ in this hour. Ich glaube auch, dass wir zukünftig so weiter vorangehen sollen, dass es eines der Hauptzwecke des Herrn ist, dass wir gemeinsam für Israel einstehen und beten. Genau. Yeah, totally. That's a genau moment right there. That was a genau statement. We all agree exactly genau on that. Das ist eine Aussage, die man mit genau unterstreichen kann. Yeah, I don't remember what session. I think it was Saturday morning. Yeah, I think it was Saturday morning. Yeah. Yeah, and it really shifts the atmosphere when people come into agreement. Mm. Das verändert wirklich die Atmosphäre, wenn die Menschen untereinander in Übereinstimmung kommen. Mm. And you know, at one point we may be all in different places worshiping God. Zu einem Zeitpunkt waren wir alle an verschiedenen Orten verteilt und haben gemeinsam den Herrn angebetet. Mm-hmm. Which is good in a corporate setting. Was gut ist in so einer großen Versammlung. But there's something different about when everybody gets on the same focus. Mm-hmm. Aber da liegt auch ein Unterschied drin, wenn alle gemeinsam einen Fokus haben. Mm-hmm. And I believe that moment, as I look back on it, that particular moment, it set a stage for the rest of the conference. Mm. Und genau dieser eine besondere Moment hat diese Bühne geschaffen für diese besondere Atmosphäre. Yeah, especially also probably because the Lord gave us a special prayer strategy for Israel through that dream that a lady had. Oh, yes. Oh, ich denke auch, dass der Herr uns da eine besondere Gebetsstrategie gegeben hat durch einen Traum, den eine Frau hatte. Yes, you were reading that. Yes, and, I was and reading. And also, was it Adam Thompson's dream? Yeah, also? Yeah, no, it was not his dream, but he had an experience where he was translated to Israel. Yeah, and had seen especially Muslim people coming to Jesus. Es war, als Adam Thompson transferiert wurde im Geist und da eine Vision hatte über die muslimische Bevölkerung, die zu Jesus kommt, genau. Die zu Jesus kommt. Mm. Yeah, that was really powerful. Mm. Yeah, it really was. Yeah. It turned things around. This is like it's like this isn't your regular conference and gathering. Mm. Das hat die Dinge richtig umgedreht. Das war ein starker Veränderungsmoment. Isn't it interesting how much really the Lord cares about Israel and how much really it is true that we are so much linked to Israel in the spirit as the body of Christ. Es ist nicht interessant, wie sehr das Herz des Herrn für Israel schlägt und wie wir auch dort im Geist an dieses Herz angeschlossen sind. So really, as Israel goes, so goes the church. But also on the other hand, as the church really takes their responsibility to pray for Israel, so goes Israel also on the other hand. So was Israel bewegt, das bewegt dann auch die ganze Kirche. Mm. Und auf der anderen Seite ist es so, So wie die Kirche wieder für Israel Verantwortung übernimmt, so geht es dann auch wieder mit Israel weiter. Mm. I think that's really a key, because if we need to get people to realize that how important that is to in the spirit for us to do that. Wir müssen geistlich erkennen, wie wichtig es ist, da aufzustehen. Mm-hmm. Yeah. That's really a good point, because if we, you know, we focus in on that, and we catch God's heart. Mm. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, denn wenn wir uns auf das fokussieren, dann können wir das Herz Gottes spüren. Mm-hmm. And I don't know if any of you have been to Israel. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon in Israel war. But yeah, but when you go, aber wenn ihr hingeht, you know you're stepping on the history and the foundation of our faith. Dann wisst ihr, dass ihr dort auf geschichtsträchtigen Boden lauft und der Geschichte unseres Glaubens. I remember I went there the first time, and we're driving around and we're stopping at all these like they're almost like exhibits, you know. They got them so you could get walk out to them. Ich weiß noch, als ich das erste Mal dort war. What was it? We were driving around and we're stopping at all these, like, they almost seem like exhibits. Ausstellungsstücke. So. Oh. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal dort war, da sind wir umhergefahren und wir hatten da die Chance, einige wie Ausstellungsstücke uns anzuschauen. Yeah, and this was my first time, so I'm going, yeah, I don't know about this. You know? Und dann war ich da und ich war mir nicht ganz sicher, was das genau ist. But it wasn't until we were driving and the tour guy goes, stop the bus. Und dann plötzlich, als wir so umhergefahren sind, sagt der Busfahrer bzw. der Führer, wir müssen jetzt hier anhalten. We were driving along the Sea of Galilee and he points up to some caves. Wir sind am See von Galiläa entlang gefahren und dann deutet er auf einige Höhlen plötzlich. And he goes, these are probably some of the caves that the demoniac man lived in. Und dann erzählt er uns, dies sind wahrscheinlich einige der Höhlen, wo der dämonisierte Mensch drin gehaust hat. And when the spirit was cast into the pigs. Und wenn dieser Geist in die Schweine gefahren ist und ausgetrieben wurde. And all of a sudden I'm going, oh, this is the place. You're getting goosebumps thinking about it now. Und ich krieg gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wir waren wirklich so begeistert von diesem Ort. Mm. And that it changed the rest of the whole tour. I cried everywhere I went. Mm. I mean, I saw a rock and I'm like, oh, look, there's a rock. You know. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich war so berührt. Selbst als ich einen Felsen gesehen hatte, musste ich anfangen zu weinen. Mm. Like you say, it's like God's heart is for Israel and so is ours. It should be. Du sagst, es das Herz von Gott ist für Israel und das soll auch unser Herz sein. Yes, and the Bible says, who blesses Israel shall be blessed. Amen. Und die Bibel sagt, wer Israel segnet, der wird selbst gesegnet. So I think we were really blessed during that conference. I think, if you think about it, that was a door that opened, because you were blessing Israel that morning. We were all blessing Israel together. Also ich denke, das war wirklich so ein Türöffner. Als wir Israel oder als du Israel gesegnet hast, dass wir alle diesen Segen empfangen konnten. Yeah, and it's like God said, okay, oh, these guys here over here are blessing Israel. I'm gonna bless them. Und Gott hat gesagt, ja, ich sehe die Leute, die hier Israel segnen. Ich werde die Leute wiederum segnen. And he did over and above what we could ever want this weekend. It was amazing. Yeah, absolutely, it really was. Das war so ein fantastisches Wochenende. Yeah, really. We had so many miracles and not just the people's souls and people's spirits got set free. Es sind so viele Wunder passiert und nicht nur das, so viele Seelen sind geheilt worden. Absolutely, it really built from session to session. It became stronger. It did. Das ist von Lektion zu Session immer stärker geworden. Mm-hmm. Yeah, I would encourage people, if you have it available, to listen to the teaching, because how the teaching was just building line upon line. Ja, ich würde das stark ans Herz legen, die Sessions nochmal anzugucken, weil die Lehren Stück für Stück aufeinander aufgebaut haben. Mm-hmm. That's right, yeah. And the blessing was increasing and increasing. Total increase every session. Absolutely. Und auch der Segen hat Session für Session zugenommen. Mm-hmm. Yeah, really. And I really think right now, I mean, what would you say to the people right now, the conference is over now, what would you recommend for them to stay in the flow? There were people that came to the conference. Mm-hmm. Mm-hmm. So, die Konferenz ist jetzt zu Ende. Was würdest du... Wie würdest du die Leute ermutigen, jetzt in diesem in dieser Atmosphäre drin zu bleiben? Yeah, well, with all the teaching on the new creation realities and taking command over your soul. Ja, mit der Lehre über die Realität der neuen Schöpfung und wie du Autorität auch über deine Seele ausüben kannst. I believe probably the most important thing you can do is come closer to God. Das Wichtigste, was du tun kannst, ist, noch näher an Gott ranzurücken. Through worship. Durch Lobpreis. Through prayer. Durch Gebet. And just keep your spirit man first. Und setz die Priorität auf deinen inneren geistlichen Menschen. And walk in the spirit and just live in the spirit of God. Wandle im Geist und leb im Geist Gottes. And everything else falls into place when you become that first commandment lover of God. Yes. Und alles andere ordnet sich dann ganz einfach, wenn du derjenige bist, der Gott gemäß dem ersten Gebot liebt. Mm. Yeah, so when you're walking in the spirit and you have this nearness to God, there is a joy that overtakes you and everything seems kind of trivial. Also, wenn du im Geist wandelst, dann hast du diese Freude, die so überfließt von Gott und alles andere wird dann einfach trivial sein. Mm. And don't dwell in the past. Und halte dich nicht in deiner Vergangenheit auf. That's why they call it the past. Das ist, warum es die Vergangenheit genannt wird. You've passed that. It's in the past. Du bist darüber hinaus. Es ist in der Vergangenheit. And God has something for you now and a future that he has promised you amazing things. Und Gott hat jetzt etwas Frisches und Neues für dich und er hat dir eine wunderbare Zukunft verheißen. And I think if you go back and listen to a lot of the teaching, you'll hear that again and again. Und ich denke, wenn du nochmal zurückgehst und dir die einzelnen Session anhörst, dann wirst du das tief in dich reinlassen können. So what do you sense, Steve? What do you expect for the future? I mean now for the whole body of Christ. What do you feel is in the air? What's coming? Wow. Also Steve, was erwartest du jetzt für die Zukunft, für den ganzen Leib Christi? Was liegt da in der Luft? I sense that when, like just a couple of weeks ago, we had kind of a breakthrough. There's these breakthrough moments, and it's been happening since the event in October. So seit diesem Event in Oktober habe ich den Eindruck, dass da so einige Durchbruchmomente in der Luft liegen. And I see the church rising up. Und ich sehe das, wie die Kirche sich erhebt und aufsteht. With a voice. Mit einer Stimme. I believe that this weekend was so strategic in that we get healed up. Ich glaube, dass dieses Wochenende sehr strategisch war, so dass wir auch selbst innerlich geheilt wurden. And when you talked about the authority, I believe that is what's next for the body of Christ. Realizing the authority that we have in Christ. Und als du über die Autorität gesprochen hast, da denke ich, dass es ein Durchbruchmoment war für die Menschen, dass sie selber realisieren konnten, wer sie in Christus sind und welche Autorität sie haben. If everybody got on that boat, the authority of Christ, that we are to walk in that. I believe you're going to see things change. Mm-hmm. Ich denke, dass ihr in naher Zukunft sehen werdet, wie sich Dinge verändern, weil jeder in dieses Boot eingestiegen ist bezüglich der Autorität in Christus. Mm-hmm. Yeah, Hallelujah. The voice of authority. Mm-hmm. I think that's what I see coming forward for the body. Die Stimme der Autorität, das sehe ich, wie der Leib Christi sich dessen annimmt. So we are really getting into good times, really. I think so. Mm-hmm. Yeah. We just need to get prepared. Well, when the dark is darker, the light is lighter. Also wir laufen in gute Zeiten hinein. Und selbst wenn die Finsternis dunkel ist, das Licht ist immer heller. Mm-hmm. We are living in that Isaiah 60, where the gross darkness is covering the earth. But the kings are coming to the brightness of arising. Wir leben in diesen Zeiten von Jesaja 60, von dunklen Zeiten, wo jedoch die Könige zu euch kommen und das Licht aufgeht. Mm-hmm. Amen. So we really need to take that. Mm-hmm. And really stand with that also. Amen. Amen. So that we really take our stand and really go with that with that promise that the Lord has given us. So, wir müssen uns wirklich dessen annehmen und uns auf diese Verheißung stellen, dass der Herr auch mit uns ist. So, how about praying for the people right now? You're going to translate, right? Yes. Yeah. Okay. So, lass uns jetzt für die Zuschauer beten. Lord, I thank you not only for the people that came this weekend, but for the people that are listening now. That some of you in your heart, you're going, "What happened? I got to find out what happened." Herr, ich danke dir für nicht nur die Leute, die dieses Wochenende zur Konferenz gekommen sind, sondern auch diejenigen, die jetzt zuschauen und die sich in ihrem Herzen fragen, was habe ich hier verpasst und was geht's hier? I just pray that you will receive a revelation of who you really are in Christ. Ich bete, dass ihr eine Offenbarung dessen empfangt, wer ihr wirklich in Christus seid. And that you'll realize that the authority that he's placed in us. Und dass ihr die Autorität erkennt, die er in euch hineingelegt hat. Through Christ in us. Durch Christus in uns. The one who has all authority. Derjenige, der alle Autorität besitzt. In heaven and in earth. Im Himmel und auf der Erde. And that we would prosper, our soul would prosper, and we would be healed and made whole. Und dass unsere Seele auflebt und dass wir gesund sind. And walk in that new creation reality. Und dass wir in dieser Realität der neuen Schöpfung laufen. Because God needs you. Denn Gott braucht euch. We need you for this hour. Wir brauchen euch zu dieser Stunde. We need you to be whole, healed. Wir brauchen euch komplett und gesund and full of the authority that Christ has given you und in vollem Besitz seiner Autorität through that power of the resurrection power that lives in you durch diese Auferstehungskraft die in euch lebt I mean if you just think about that right there the same spirit that raised him from the dead ich meine denkt mal drüber nach der gleiche Geist der ihn von den Toten auferweckt hat dwells in you. Dieser Geist lebt in euch. So when you connect to that reality, also wenn ihr euch mit dieser Realität verbindet, you realize that your body is healed, your body is quickened. Dann erkennt ihr, dass euer Leib, euer Körper geheilt ist und dass er erfrischt ist. Because you're living in resurrection power. Amen. Weil ihr in Auferstehungskraft lebt. Kraft, Kraft, Kraft. Kraft. So yes. I bless you. Also ich segne euch. And I just pray that you continue to walk in that. Und ich bete, dass ihr nicht müde werdet, darin zu laufen. That calling. And I love you people of Europe. Und ich liebe euch Leute aus Europa. My heart goes out to you. Mein Herz ist bei euch. I thank God for you. Und ich danke Gott für euch. I thank God for your heart for him. Und ich danke Gott für euer Herz für ihn. And I bless you in the name of Jesus. Ich segne euch im Namen von Jesus. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Steve. That's good. So good. Praise God. So be blessed, really, everybody listening, and come back to Glory Life TV whenever you can, and have a great time. Bye bye. Ja, vielen lieben Dank dir, Steve. Und seid gesegnet, ihr alle, die ihr jetzt zugeschaut habt über Glory Life TV. Und bis bald.